Jo, dann fangen wir mal an. Also, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet entspannte Festtage. Und es ist schön, dass ihr es überlebt habt und hierher zurückgeschafft. Denn ich begrüße euch zur letzten Sitzung des Team Polgef im Jahr 2015. Kommen wir kurz zu den Formalgeschichten. Das mit der Moderation mache ich. Die Skara ist da. Das impliziert, dass wir eine Protokollantin haben. Und wer macht das mit der Aufzeichnung? Da läuft bereits eine. Ich denke, damit ist das als erledigt zu sehen. Das ist gut. Dann können wir ja direkt in die normale Tagesordnung einsteigen. Gibt es organisatorische Sachen von irgendeiner Seite? Scheint nicht so zu sein. Gut. Dann gucken wir mal. Top 1, die laufenden Projekte. Da haben wir die ersten Infos zur nächsten Themenwoche. Ich nehme an, dafür kann ich an Olaf übergeben. Ich hatte eine Wortmeldung zum Organisatorischen eben. Okay, dann ja, bitte. Es ist jetzt zurzeit der Chaos Communication Congress. Ich weiß nicht, ob ihr auch so sauer seid, dass ihr nicht hin könnt, irgendwie wie ich. Mir ist jetzt Folgendes aufgefallen, das möchte ich bei Organisatorisches mal reinschieben, weil ich nicht weiß, wo es reinpasst. Ich habe mich hier mit der Blechtrommel beschäftigt. Das ist folgendermaßen, unser Mumble-Server macht bei Channels mit Passwörtern ein Ausrufezeichen, Raute und dann das Passwort als Gruppe in den Server rein. Von außen kann man sich eine Untergruppe der Blechtrommel machen und dann schaut man einfach, welche Gruppen man von der Blechtrommel vererbt und dann steht ein Ausrufezeichen, Raute und das Passwort in der Gruppenliste. Und da kann ich leider keinen Videovortrag draus machen, aber im Sinne dieses CCC-Kongresses habe ich das mal letzte Nacht aufmacht. Das war so ein kleines Schwankerl jetzt. Schönen Dank. Das war jetzt eigentlich nichts Organisatorisches, aber gut, dann gebe ich jetzt an Olaf. Ja, danke. Themenwoche, BGE Industrie 4.0. Wir haben ja ein Wiki, da könnt ihr euch eintragen, jedenfalls die Termine nennen, an denen ihr bestimmte Sachen macht. So bekommen wir als Organisatoren, das heißt also Michael, Stefan und ich, einen Überblick, was denn so läuft in den Landesverbänden. Flyer und Logbuch sind Mitte Januar pünktlich fertig. Dann gibt es ein Vorbereitungsmumble, ein offenes FAQ-Mumble am Donnerstag, den 28. Januar um 21 Uhr auf dem NRW-Server. Und das Printmaterial, also Flyer und Logbücher, werden wir mitbringen, auch zum Wochenende auf dem Bundesparteitag in Lampertheim. Wer an der Mumble-Sitzung der nächsten teilnehmen möchte, die ist am Montag, den 4. Januar 2016 um 22.15 Uhr hier auf dem NRW-Server Raum AG Energiepolitik. Jetzt hat noch jemand was dazu geschrieben. BGE, Telekom-Chef, tritt für Forderung der Piraten ein und so weiter. Ich habe da mal eine kurze Frage. Tun Sie. Logbuch, Flyer und so weiter und so fort. Geht das dann über einen P-Shop, Olaf? Da müsste ich den Michael eigentlich einbeziehen, denn der organisiert. Okay, das wäre sehr schön zu wissen. Ich muss gerade mal weg, bei mir klingelt das Telefon. Gut, gibt es weitere Fragen? Erstmal nicht falsch zu sein. Dann, wir haben die Freiheitsserver, da warte ich mal kurz, bis Astrid wieder da ist. Ist da ja unsere inoffizielle Berichterstatterin. Die drei Wahlkämpfe. Wer kann mir denn dazu ein Update geben? Ich muss ehrlich sagen, ich war die letzten Tage tatsächlich gar nicht online und weiß nichts. Ist jemand aus den Landesverbänden da, aus den jeweiligen? Der Inavigo aus Rheinland-Pfalz ist entschuldigt. Allerdings gibt es da gute Nachrichten. Die haben wohl für ihre Landesliste die entsprechende Anzahl an Unterstützungen geschafft. Sehr gut, das sind gute Nachrichten. Color of the Sun ist am Sanicro. Ihr dürft übrigens auch hochkommen. Ich habe irgendwie gerade eben vorerst realisiert, dass wir ein Sanicro haben. Ich mache das dann eher eigentlich mit... Ich sehe das immer. Ich komme zur Sicherheit lieber in den oberen Kanal. Ja, hört man mich? Ja. Ja, wir sind jetzt in der ganz heißen Phase. Wir haben noch 2 Wochen, bis die Unterschriften eingefahren sein müssen. Wir haben Wahlkreise, in denen wir das schaffen können. Wenn ihr mal bei uns im Wiki schaut, alles, was grün ist, das hat noch eine realistische Chance, nicht nur aufgestellt, sondern auch genehmigt zu werden. Will heißen, 150 Unterstützerunterschriften, gültige Unterstützerunterschriften, die dort zusammenkommen und mit dem Wahlvorschlag am 14.01. um 18.00 Uhr eingereicht werden. Allerdings haben wir dazu noch sehr viel zu tun und unsere personellen Kapazitäten sind mittlerweile ziemlich erschöpft. Es ist nämlich auch so, dass alle Unterstützerunterschriften auch noch zu den Rathäusern müssen. Ich habe gestern eine Menge Post weggeschickt, heute auch. Das Problem ist, das bindet natürlich Ressourcen, hält mich zum Beispiel auch vom Sammeln ab. Und deswegen möchte ich den Aufruf von Baden-Württemberg jetzt erweitern. Auch Leute, die nicht sammeln können, sind auf jeden Fall willkommen, und zwar als Rathauskuriere. Wir haben sehr viele kleine Gemeinden, gerade in den ländlichen Gegenden, wo es dann am Ende knapp wird mit der Post, beziehungsweise mit der Post wahrscheinlich nicht mehr reichen wird, und wo wir dann auch noch personelle Ressourcen brauchen. Nicht nur Leute, die sammeln, sondern auch Leute, die dorthin fahren und die Bestätigungen des Wahlrechts jeweils abholen. Wir haben nämlich jetzt schon eine gewisse Quote von ungefähr 10% von Unterschriften, die nach und nach dann immer wieder rausfallen, vor allem wegen Doppelunterschriften, weil es gibt ja auch hier viele andere kleine Parteien, die sammeln müssen. Und aus diesem Grunde sind auch Leute willkommen, auch wenn sie jetzt vielleicht kein Sammeltalent haben, aber die auf jeden Fall uns personell verstärken, was die Verwaltungsarbeit angeht und was das Fahren zu den Rathäusern angeht. Sehr gut. Ich danke dir sehr. Gibt es Fragen nach Baden-Württemberg? Ja, also nicht, dass ich große Hoffnung habe, dass ich auf einen Aufruf hier in Niedersachsen noch wahnsinnig viele Leute motivieren kann, zu euch zu kommen. Aber wo sollten sie denn wohl eher hinkommen? Da, wo nur noch 10-15% der Stimmen fehlen oder da, wo noch ziemliches Leerstandsmaterial ist? Also nach derzeitigem Stand ist es eher realistisch, in die Wahlkreise zu gehen, die in der Karte, die ich gleich nochmal poste, grün sind. Das heißt, alle die, die über 100 Unterschriften sind, weil diejenigen, wo jetzt noch keine 100 Unterschriften haben oder auch noch nicht in Schlagdistanz dazu sind, dort wird es den Erfahrungen nach in den letzten 2 Wochen nicht mehr reichen. Es sei denn, man geht da mit einer ganz großen Crew rein und sammelt mehrere Tage lang. Das ist natürlich möglich, so ein Kraftakt, so ein Herkulesakt. Es ist aber wichtig, dass in den Wahlkreisen, die jetzt schon grün sind, dunkelgrün der Karte, dass dort, wo schon viel gemacht wurde, wo schon über 100 Unterschriften gesammelt wurden, dass dort das Quorum erreicht wird, dass wir dort sicher antreten können, denn es wäre sehr ungeschickt, sage ich mal so, wenn wir dann tatsächlich noch andere Wahlkreise versuchen würden und uns dann diese, wo schon viel Arbeit investiert worden ist, verloren gehen. Okay, danke. Schade eigentlich, dass ihr in Heidelberg niemanden habt. Da hätte ich so ein paar Leute, die ich vielleicht dazu überreden könnte, zu unterschreiben. Ja, Heidelberg und Mannheim sind Probleme für sich. Da hat das mit den Aufstellungsversammlungen nicht geklappt, beziehungsweise auch mit auswärtiger Hilfe ist dort leider nichts geschehen. Das ist sehr schade, weil das sind Gebiete, wo wir in der Regel eine 3 vorm Komma haben. Das heißt, auch in absoluten Zahlen sehr viele Stimmen zusammenkommen, um dieses eine magische Prozent zu erreichen. So, weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein fürs Erste. Dann gibt es aus Sachsen-Anhalt jemanden, der kurz was sagen kann? Scheint nicht so zu sein. Astrid, bist du wieder da? so zu sein. Dann gucken wir fürs erste Mal weiter. Logischerweise überspringen wir deswegen auch den Bund fürs erste. Baden-Württemberg, da nehme ich jetzt nicht an, dass der Philipp da ist. Ich scheine richtig anzunehmen. Dann gebe ich an Olaf. Danke. Am 6.1. und ich fasse das alles heute kurz. Am 6.1. haben wir drei Königstreffen der Piratenpartei unter dem Motto Segel setzen für 2016. Das wird wieder im Erlanger Sportheim sein, da wo wir letztes Jahr bereits waren. Viele kennen es schon. Die es noch nicht kennen, ich habe die Adresse hier nochmal reingeschrieben. Das Ganze findet statt in Kombination mit dem Neujahrsempfang und der Feier des 9. Gründungstages des Landesverbandes Bayern. Ansprachen gibt es natürlich auch. Das Ganze wird aufgezeichnet. Wahrscheinlich wird es auch einen Livestream geben. Sicher kann ich das im Moment noch nicht sagen, aber letztes Mal hat es auch geklappt. Themen werden sein Überwachung, Datenschutz und Flüchtlinge und andere. Gesprochen werden wird, oder anders gesagt, reden werden unter anderem der Bundesvorsitzende Stefan Körner, Nicole Britz, bayerische Landesvorsitzende und aus Nordrhein-Westfalen der MdB Michel Marsching, aus Bayern dann noch der Nürnberger Stadtrat Michael Bengel. Das sind diejenigen, die also fest zugesagt haben und die wir in der Presse auch schon promoten. Wer es nicht pünktlich schafft, wir haben ein informelles Get-Together ab 18 Uhr. Sonst läuft alles. In der letzten Woche hatten wir natürlich das Weihnachtsfest. Insofern keine Termine, die wir jetzt für die Piraten wahrgenommen haben. Aber perspektivisch ist bei uns natürlich die Piratensicherheitskonferenz. Da nochmal der Hinweis auf den 11. bis 13. Februar. Und natürlich der Netzpolitikkongress in Kombination mit dem Bayern-Plenum am 23. und 24. April. Danke, wenn es Fragen gibt, einfach stellen. Es scheint keine Fragen zu geben, welche schweige richtig deute. Dann gucken wir mal weiter in der Liste. Moment, nochmal kurz die Rückfrage. Astrid, bist du schon wieder da? Immer noch nicht. Gut. Berlin, die Therese Lehnen, ist die da? Scheint nicht so zu sein. Der Thomas Langen, Brandenburg, was war bei euch los? Ja, wir hatten vor mittlerweile anderthalb Wochen, Samstag, vorletzten Samstag, zwei Hauptversammlungen des Stadtverbandes Potsdam und des Kreisverbandes Overhavel gehabt und dann auch noch eine Weihnachtsfeier. Das hat alles in Potsdam stattgefunden. Also da waren wir beratisch ganz gut besetzt gewesen. Ja, des Weiteren haben wir mittlerweile einen Programmparteitag für März 2016 ausgeschrieben. Kein Wahlparteitag, sondern nur Programmparteitag. Außerdem plant der Landesvorstand eine Klausurtagung für Ende Januar. Und das ist eigentlich das, was jetzt in letzter Zeit gelaufen ist. Dankeschön. Frage. Scheint denn nicht so zu sein. Ja, hoppla, ich sehe gerade, da ist bei Hamburg ein Schreibfehler. Das sind Bremen und Hamburg. Da habe ich tatsächlich, das vielleicht kurz als Info, ich habe mit den entsprechenden Zuständigen auf der letzten Marina Kassel geredet. Und beide haben mir gesagt, sie sind beide keine sehr großen Fans von Mumble. Deswegen werde ich in Zukunft die Berichte sozusagen hier entweder telefonisch oder im Voraus einholen und dann hier nachtragen. Also ich mache mich quasi so selber ein bisschen zum Berichterstatter für Bremen und Hamburg. Das nur so als Vorab. Also so gefährlich. Versuchen immer die beiden Landesverbände dienstags im Laufe des Tages telefonisch zu erreichen und das hier wiederzugeben. Hessen, ist der Schnapper da? Der Schnappi. Scheint nicht so zu sein. Der Dennis Güber. Auch nicht. Dann Niedersachsen, steht ja drin Marion Gärtner, wie immer vertreten durch Thomas Ganzko, nehme ich an. Genau, das schreibe ich gleich noch dahinter. Ja, ich hatte es ja beim letzten Mal schon reingeschrieben. Ich weiß nicht, ob es da tatsächlich thematisiert wurde, wie die Sitzung überhaupt stattfand. Also bei uns sind ja 1V und Gensek zurückgetreten. Wir Restvorstand haben uns daher entschlossen, auf der regulären ersten Mitgliederversammlung im Jahre 2016 ebenfalls unsere Posten zur Verfügung zu stellen und zu einer Neuwahl des Gesamtvorstands aufzurufen. Inwieweit wir Überlebende noch antreten werden, das hängt auch so ein bisschen von der Entwicklung bis dahin ab. Beim letzten Mal hatte ich da einen entsprechenden Link reingesetzt, der gesagt hat, welche Gründe für die Rücktritte vorlagen. Was wir dann auch am 6. respektive 7.2. in Osnabrück machen werden, ist die Kommunalwahlkandidaten für September. Ja, das ist dann noch ein bisschen hin. Aufzustellen, und zwar die, die in KV-freien Gebieten antreten. Da sagt unsere Landeswahlordnung, dass das nur halt eine Mitgliederversammlung machen kann, die dann entsprechend auf der untersten Ebene angesiedelt ist. Und das ist für KV-freie Verbände halt der Landesverband. Problem ist, dass wir auch dort dann, wie bei jeder regulären Wahl, natürlich 3 Mitglieder je zu wählendem Parlament brauchen. Und das kann insbesondere in ländlichen Gebieten, wo es vielleicht mal den einen oder anderen engagierten Piraten gibt, aber sonst weit und breit niemanden, ziemlich schwierig werden, sodass ich mal gespannt bin, was denn dabei rauskommt. Das ist übrigens dann nicht nur ein Problem im ländlichen Gebiet, sondern teilweise selbst hier bei mir in Hannover, wenn es um Bezirksratsplätze geht oder auch im näheren Umland um Gemeinderäte. Ansonsten habe ich nicht so wahnsinnig viel getan, hatte natürlich auch Weihnachten, nur mal wieder ein paar Anträge eingereicht, die findet ihr auch über den Link oben zur Landesmitgliederversammlung. Viel Spaß beim Gucken und Kopieren, habe ich teilweise auch gemacht. Danke! Alles klar, ich danke dir. Gibt es Fragen nach Niedersachsen? Scheint nicht so zu sein. Wir schauen nach NRW. Manfred Schramm, ist der da? Ja, ist er. Bitte schön. Sieh, Senior, ich hatte mich für passiv angemeldet. Ich kann jetzt aber doch schon reden. Die Betäubung klingt ab. Ja, ich kann nicht viel berichten. Wir haben in Rheinland-Pfalz ein bisschen geholfen mit 4, 5, 6 Leuten. Ich habe nicht genau den Überblick über mehrere Tage hinweg. Und sind heilfroh und jubeln, dass das geklappt hat, dass die Zahl der Unterstützerunterschriften erreicht wurde, die die Rheinland-Pfälzer gebraucht haben und natürlich im aller Wesentlichen selber gesammelt haben. Ansonsten möchte ich gern verweisen auf ein lesenswertes Interview mit Werner Koch auf den Seiten der Piratenpartei NRW. Und schließe mich den anderen an, die schon gesagt haben, dass wegen der Weihnachtsruhe und ich möchte erweitern wegen C32, C3 Ruhe relativ wenig los ist. Damit ist mein Bericht fertig. Danke dir sehr und hoffe, die Betäubung klingt weiter ab, was auch immer du gerade eben hinter dir hast. Inavigo, du bist ja, ich meine, dass du entschuldigt warst, aber wenn du schon da bist, kannst du reden. Ja, ich hatte mich entschuldigt. Oh. Kann man mich jetzt hören? Ja, das war nur ich aus Versehen. Alles klar. Ja, ich hatte mich entschuldigt, weil wir nach einem letzten Endspurt in der letzten Minute noch einen Direktkandidaten durchbekommen haben und wir mit den 2 Piraten, die uns von auswärts geholfen haben, sind wir noch ein Happen essen gegangen, weil die das verdient haben, heute den ganzen Tag mit uns zu sammeln. Ja, meist habt ihr ja schon erfahren, die Liste der Unterschriften ist erreicht. Wir müssen in Rheinland-Pfalz ja noch die Parteieigenschaften nachweisen. Das ist auch eingereicht. Daraus wird am 6.1. dann die endgültige Entscheidung Zulassung zur Landtagswahl 16 erfolgen. Ich denke, bei den Piraten sieht es ganz gut aus. Wir haben außerdem jetzt auch mit dem heutigen Tag noch 5 Direktkandidaten durchgebracht. Das hätte noch etwas besser sein können. Dann haben wir eine Kampagne gestartet, die ich schon mal kurz vorgestellt hatte. Die ist aber leider jetzt die ersten 2 Wochen aufgrund dieser Unterschriften-Endspurt ist die etwas untergegangen. Ich werde da nächste Woche noch mal was zu schreiben, auch auf die Folgepliste und überall. Werde einen neuen Parteiler machen, wo die Leute reinkommen, die das bitte verteilen mit der Reichweite. Ansonsten denke ich, dass in Rheinland-Pfalz erstmal bis ins neue Jahr, bis in den zweiten Ruhr gemacht wird oder Ruhe eintritt. Und wie auch in NRW sind viele in Hamburg am CCC. Und ja, gut, das war es eigentlich erstmal, was ich so ganz kurzfristig jetzt sagen kann. Ich denke, ich werde zu dieser Wahl mal einen kleinen Bericht in die Flaschenpost setzen. Auch zu den Dingen, die positiv und nicht so positiv laufen sind. Und auch danke nochmal an NRW. Und ich glaube, aus dem Saarland waren in Kaiserslautern auch Leute. Und aus Hessen haben zwischendurch auch Leute mitgeholfen. Und ja, den Michael Behrendt haben wir auch gerade erst vor 2 Minuten nach Hause geschickt. Kann ich da gerade was nachhaken wegen den Unterschriften? Weil ich habe auch mitgesammelt, beziehungsweise meine Schwiegereltern, und zwar in dem Bereich Lingenfeld. Müssten 20 Unterschriften haben wir nach Mainz geschickt. Habt ihr die schon bekommen? Die haben wir dann bestimmt bekommen, weil wir hatten ganz kurzfristig, oder ich hatte vor 3 Tagen oder vor 4 Tagen ein Gespräch mit dem Landeswahlleiter, weil das Zurücksenden der Unterschriften von den einzelnen Kommunen sehr zögerlich kam, sehr langfristig kam. Daraufhin hat der Landeswahlleiter dort nochmal Druck gemacht und dann trudelten die relativ schnell doch bei uns ein. Gut. Ich sage dann auch danke. Ich kann es jetzt nicht genau nachvollziehen, weil ich das nicht in Mainz gemacht habe, sondern wir haben die ja dann alle an das Koblenzer Postfach geschickt und da kann ich sagen, ist also alles zurückgekommen, was ich nachvollziehen konnte. Okay, weil wir haben es nämlich in der Liste mal geguckt, da haben wir gedacht, das ist noch keine Position da, das ist ein bisschen merkwürdig, daher die Frage. Das andere, was ich noch dir sagen wollte, wir sind dran an an den anderen und so weiter, das machen wir in den nächsten Tagen, wird das fertig für die Kampagne. Nur zur Info. Danke, Jörg, freut mich, dass ihr dran seid. Ja, dann möchte ich auch noch kurz ein paar Worte Richtung Rheinland-Pfalz sprechen. Jürgen, herzlichen Glückwunsch, dass ihr es geschafft habt. Ihr habt riesig geknüppelt. Die wenigen paar Stunden, die wir da waren, haben wir es gerne gemacht, auch wenn es kalt war. Und ich freue mich für die Rheinland-Pfälzer Piraten. Danke, Manfred. Ich schließe mich den guten Wünschen meiner Vorredner an. Super gemacht. Daumen hoch. Ich selbstverständlich auch. Danke. Denn me too. Ja, da von mir auch ganz große Leistung. Gut, ich ändere meine Schrift gleich in rot, ich werde dann ganz rot. Okay, aber wie gesagt, ich werde da noch was zu schreiben. Es ist, glaube ich, nicht alles optimal gelaufen. Und das hängt nicht damit zusammen, dass man nicht genug Zeit hatte, sondern das hängt mit anderen Faktoren zusammen. Aber das vergessen wir jetzt erstmal die nächsten Tage und machen da mal irgendwann was Gescheites raus, was vielleicht anderen Ländern auch hilft. Gut, das war's dann von mir. Ich danke dir. Und wir gucken weiter. Genau, Jörg Aberler ist schon wieder dran, weil es geht ums Saarland. Ja, also wie gesagt, bei uns gibt es auch nicht so viel. Wir haben die Kapazitäten versucht aufzuteilen und auch zu helfen, wo wir helfen können. Kollegen in Hessen haben angefragt, Kollegen in Rheinland-Pfalz haben was gemacht und sind auch noch da dran. Ansonsten auf der Landesebene gab es jetzt nicht so viel zu berichten. Das ist eher den Weihnachtsfeiertagen geschuldet. Was wir gemacht haben, war ein sehr erfolgreicher Infostand in Saarlouis. Wieder traditionell, wie wir das immer machen, waren wir am 23. vor Ort gewesen als orangener Piraten-Nikolaus. Dort dann alle selbstgemachte Weihnachtsgrußkarten, auch dass die Leute, die können die auch selber benutzen mit Adressfeldern und so weiter. Hinten stand ein Bild von uns drauf. Verschickt, haben wir dann Piratenentchen dran gemacht und die lief wirklich sehr, sehr gut, die Aktion. Wir waren in einer Stunde, haben wir über 100 Stück verteilt. Also das war schon sehr, sehr gut. Und für nächstes Jahr lassen wir uns was Neues einfallen. Das war's auch schon aus dem Saarland. Ich danke dir. Gibt es Fragen ins Saarland? Sein. Dann gucken wir weiter in den nächsten Landesverband und es ist überraschenderweise Sachsen. Ja, der Marc Neist, ist der da oder nicht? Scheint nicht voll zu sein. Sachsen-Anhalt nehme ich nicht an, dass jemand da ist, nachdem sich vorher auf meine Frage bezüglich der Unterschriften schon keiner gemeldet hatte. Schleswig-Holstein, die Kathi Jasper, ist die hier? Auch nicht. Jan Hacke, ist der da? Nehmen wir mit Missbilligung zur Kenntnis, dass hier Leute Urlaub machen. Wir kommen zu den Themenbeauftragten. Urheberrecht. Bruno sehe ich auch nicht. Ich mache es jetzt mal ein bisschen schneller, heute ist es sehr übersichtlich. Den Gernot Reiben von den Sozialpiraten ebenfalls nicht, aber Wolf-Dietrich Trenner, du bist hier. Ja, aber ich habe eigentlich auch nicht viel zu erzählen. Also wir werden uns Anfang Januar am 7. wieder im Mumble treffen. Dann gucken wir uns nochmal die Themen Drogenpolitik und Psychiatrie an. Ansonsten sind wir mit unseren Arbeiten an Grundsatzprogramm und Wahlprogramm soweit fertig. Kritik und Mitarbeit immer gerne willkommen. Alles klar, ich danke dir. Gibt es Fragen Richtung Gesundheitspolitik? Ja, da hätte tatsächlich ich eine Frage. Du hattest letztens mal eine Mail auf die Liste der AG Datenschutz geschrieben zum Thema elektrische Gesundheitskarte. Sehe ich das richtig, dass du die eher positiv siehst, wo wir ja eher Bedenken hatten von wegen Datenschutz? Also, das siehst du nicht richtig. Ich halte die Bedenken gegen die Gesundheitskarte für schlichtweg veraltert. Die sind auf dem Stand von 2009 stehen geblieben und haben sich, also die Bedenken haben sich seitdem nicht aktualisiert, die Karte aber durchaus. Bis die Karte Realität wird, wird es sie in dieser jetzigen Form auch nicht mehr geben. Denn die Idee, dass Patientinnen und Patienten sich in fortgeschrittenem Alter oder schwierigen Situationen mit einer vierstelligen PIN werden einwählen können, ist absurd. Das wird dann längst ersetzt sein durch Fingerabdruck zum Beispiel. Die Karte ist aber insgesamt ausschließlich bei den Piraten gewünscht, dass sie Gesundheitsdaten trägt. Nämlich eine alte Forderung lautet, dass die Notfalldaten und weitere Gesundheitsdaten ausschließlich auf der Karte gespeichert werden sollen, was ein ziemlicher Unsinn ist. Hinter der Karte steckt die Telematik-Infrastruktur, das ist das eigentlich Interessante. Und wenn man schon den Zugangsausweis, der nicht mehr ist als ein Mitgliedsausweis, ablehnt, hat man natürlich keinerlei Möglichkeiten mehr, auf die dahinterstehende Infrastruktur überhaupt irgendwelchen Einfluss auszuüben. Deshalb halte ich das für politisch eine bedenkliche Dummheit, sich da schon bei der Karte zu verkämpfen. Okay, danke. Ich bin einfach aus der Mail nicht ganz schlau geworden. Ich wollte jetzt nicht unterstellen, dass du sie gut findest, generell. Weitere Fragen? Darf ich die Gelegenheit nutzen, vielleicht noch einen Satz nachzuschieben? Zur EGK werden wir weder im Gesundheitspolitik, im Wahlprogramm noch im Grundsatzprogramm uns noch äußern. Wir werden das Thema jetzt einfach sanft beerdigen, weil es den Schweiß der Tüchtigen nicht mehr wert ist und werden uns deshalb mehr auf die Telematik-Infrastruktur dann stürzen. Das war's jetzt. Okay, sehr gut. Danke dafür. Warte. Wolf, du stehst mir doch wieder als Stichwortgeber zur Verfügung, wenn es dann um Wahlprüfsteine geht, oder? Kein Problem, die ganze AG. Dann bin ich gespannt, was dann für Antworten kommen, wenn tatsächlich konkrete Fragen nach der Gesundheitskarte kommen. Naja, das werden wir einfach damit antworten, was sie jetzt wirklich ist. Sie ist eben nicht mehr als ein Mitgliedsausweis und es war eine geradezu fantastische Überhöhung, alles, was man an bösen Verdacht hatte, auf die Gesundheitskarte zu projizieren und dabei die wirklich gefährlichen Sachen schlicht zu übersehen. Okay. Gut, dann der nächste Beauftragte, der Bernd Schreiner. Nicht da, der Michael Berndt sehe ich heute auch nicht, die Birgit Piekgras ebenfalls nicht, Leben ist auch nicht da, die La Lioness für Kultur und Medien sehe ich auch nicht, Patrick Breyer Datenschutz auch nicht, NSA Jens Stopper auch nicht und Michael Melter Queer auch nicht, Alkohol ist im Urlaub, es steht noch zwei Sachen drin, Vorbereitung, Redeslot beim Tag der politischen Arbeit. Ich nehme an, es handelt sich um den Bundestag der politischen Arbeit und der Kommunalwahlkampf Hessen beschäftigt ihn ebenfalls. Der Daniel Wagner, freien Netze ist, glaube ich, auch nicht da und Björn Semrau aus der Sicherheitspolitik meine ich auch nicht. Ja, das ging jetzt recht schnell. So, genau, jetzt hier Input der Themenbeauftragten, aktuelle politische Lage. Ich möchte mal kurz, bevor ich das vergesse, den Punkt Sonstiges mal schnell vorziehen, weil Bastian noch was hatte, was sich scheinbar mit dem Thema Bund und Kampagne beschäftigt. Nun, bevor ich das hinten runterfallen lasse. Ja, Bastian, bitteschön. Ja, erstmal schönen guten Abend an die Runde. Ich hoffe, ich bin zu verstehen. Sind zwei verschiedene Gruppen, haben zwei Kampagnen vorbereitet. Da bin ich letztendlich aufgemuntert worden, vom politischen Geschäftsführer die hier mal vorzutragen. Die eine ist eine Datenschutzkampagne. Das heißt, die Datenschutzbeauftragten dieser vielen Piratenpartei, nebst der AG Datenschutz, sind wild entschlossen, die Gliederungen im Thema Datenschutzkampagnen für ihn zu machen. Das heißt, wir möchten in jeder Gliederung einen datenschutzaffinen Piraten insoweit schulen, dass dieser insbesondere den Kommunalpiraten als Ansprechpartner für das Thema Datenschutz in den kommunalen Vertretungen zur Verfügung steht und dieses Thema da auch unterbringt. Wir werden insbesondere noch über das Thema Datenschutz wahrgenommen und können mit zum Beispiel mit entsprechenden Anträgen in den kommunalen Vertretungen punkten. Das bringt uns auch in die Medien und insofern wollen wir das umsetzen. Ich packe das gleich noch hier irgendwo an einem sinnvollen Punkt ins Pad. Dann gibt es eine zweite Kampagne, von der ich kurz berichten will, obwohl ich da gar nicht wirklich autorisiert bin. Ich habe nur an der Sitzung teilgenommen. Die Sozialpiraten widmen sich wieder verstärkt dem Thema Jobcenterlisten. Gab es eine Menge Probleme, die sind bekannt. Jetzt wird Step-by-Step folgen. Das heißt, soweit ich weiß, werden die Landesverbände Hessen und Rheinland-Pfalz anfangen, hier mit allen, nicht sofort mit allen Jobcentern, sondern nach und nach Jobcenter-Listen aufzunehmen. Jobcenter-Listen sind die Telefonlisten der Ansprechpartner der Jobcenter. Das hat ein Datenschutzproblem, bringt es mit sich. Aber das heißt, die ganze Kampagne war mal gedacht, bundesweit sofort anzulegen, hat enorme logistische Probleme, weil die Listen auf dem Laufenden gehalten werden müssen, auch gar nicht maschinenbar lesbar sein können, dürfen, sollen. Und wir machen das mal mit den kleinen Brötchen, das heißt erstmal Hessen und Rheinland-Pfalz. Und dann versuchen wir auch die anderen Landesverbände dafür zu interessieren. Es bietet, diese kleinen Brötchen bieten aber eine mediale Möglichkeit, also eine Kampagnenmöglichkeit, nämlich dass man das zum Dauerbrenner macht, nach dem Motto, der Landesverband Mallorca ist jetzt auch soweit, das Jobcenter sowieso ist jetzt bereit, seine Daten rüberzugeben. Also das kann zum Dauerbrenner werden und auch jeder Landesverband, jeder Sozialpiraten oder wer auch immer dort sich da verantwortlich fühlt, die Möglichkeit geben, dieses auch medial dann umzusetzen. Und umgekehrt auch festzustellen, dass es eben Jobcenter gibt, die sich da fleißig weigern. Also das ist eine wunderbare Kampagnenmöglichkeit. Beides sind wunderbare Kampagnenmöglichkeiten, die man über das Jahr 2016 inszenieren kann. Und dafür will ich ein bisschen werben und deswegen bringe ich das heute rein, damit sich das schon ein bisschen bekannt anhört, wenn es wieder irgendwo vorgetragen wird. Dankeschön. Also wenn ihr Rückfragen habt, immer gerne. Also ich finde das gut, wenn ich gerade da einhaken darf. Ich hätte auch noch eine Anregung. Wie wäre es denn, wenn wir mal sowas auf den Weg bringen, dass wir so eine Art Selbstverteidigungsliste gegen diese Ungerechtigkeiten, die da teilweise unterwegs sind, auf den Weg bringen. Was für Rechte bestehen, was so standardmäßig gern versagt wird, aber den Leuten zusteht, sowas, dass man da einfach mal so eine Art kleine Broschüre zusammensetzt, um den Leuten zu helfen. Ja, Jörg, ist alles impliziert. Also der Fantasie ist da auch keine Grenzen gesetzt. Nur Kampagne ist ja eine Planung. Sonst verpufft das. Wir haben aber mit beiden Themen die Möglichkeit, da über zum Beispiel 2016 uns gegenseitig zu befruchten und immer wieder einen Ansatz zu finden, in die Medien zu kommen. Datenschutz eignet sich natürlich immer sehr schön in den Kommunalvertretungen, weil er brauchst du nicht lange suchen, um Datenschutzverstöße zu finden. Das wird von den Medien immer sehr gerne aufgenommen, ist ja Bürgerrecht und so. Und genauso das mit den Jobcenter, das interessiert auch viele Bürger, ob ihr Jobcenter da drin steht und dergleichen mehr. Also das hat schon eine Qualität, einen Dauerbrenner draus zu machen. Ich wollte es euch nur ein bisschen näher bringen, dass ihr schon mal was davon gehört habt und auch die Fantasie anregen, vielleicht da auf den Zug aufzuspringen. Finde ich gut. Also ich bin da auf jeden Fall damit für uns für Saarland mit dabei. Für Bayern kann ich sagen, wir sind auch mit dabei. Wunderbar. Ich reiche das gerne weiter. Ich packe das dann mal unter 2.15 rein. Zeile 2.15 euer Pipt, ja? Da braucht nicht alles, braucht man das jetzt nicht. Zeile oder du machst ein neues auf? Nicht doch. Das, was ich gesagt habe, packe ich mal also ab Zeile 2.15 rein, wenn es erlaubt ist. Ja, sehr gerne. Ich hatte das Zeile nur überhört. Vielleicht habe ich irgendwas nicht mitbekommen. Also hat sich der Rechtsstreit um die Telefonlisten mittlerweile erledigt? Der Rechtsstreit, den es einmal gegeben hat, der hat sich meines Wissens noch nicht erledigt. Der ist aber unabhängig davon, weil der Rechtsstreit, um den es da geht, war der, dass hier ein Datenschutzverstoß vorliegt, dem abgeholfen werden musste. Da gibt es auch Auflagen der Aufsichtsbehörde. Die werden auch mit dieser Art und Weise, wie es jetzt gemacht wird, deswegen bin ich rein zufällig auch bei diesen Sozialpiraten dabei. Es wird halt, den Auflagen wird Rechnung getragen. Das heißt, weil es eben doch sehr aufwendig ist, diesen Auflagen Rechnung zu tragen, fangen wir da erstmal ein bisschen klein, also fangen wir mal kleiner an. Ich glaube, das ist der richtige Weg, da auch voranzukommen. Das ist dann allerdings ein großer Rückschritt für das, wenn du den Anspruch siehst, den wir mal hatten. Nichts ist nicht so schlecht, dass auch was Gutes dran ist. Deswegen habe ich auch den Sozialpiraten gesagt, das Gute daran ist, dass man eben eine Kampagne draus machen kann. Also, dass dieses ganze Thema Jobcenter-Listen wächst. Und das bietet natürlich allen Landesverbänden, die auch jetzt dann dazukommen, immer die Möglichkeit zu sagen, wir sind jetzt auch dabei und wir bauen das jetzt auch auf. Und das wäre halt das Gute, obwohl wir mit Sicherheit nicht innerhalb von kurzer Zeit eine Vollständigkeit dieser Jobcenterlisten garantieren können, dass dazu reichen unsere Mittel nicht aus. Ja, also wenn ich weiß, wie ich in Niedersachsen tun muss, kann, darf, dann bin ich auch gern bereit, das zu machen. Nehme ich gerne mit auf. Ich weiß ja auch, wie ich dich erreichen kann. Genau, danke. Ja, also das bietet wirklich viele Angriffsfelder. Wir haben auch schon überlegt, unabhängig jetzt von dieser Sache, ständig mal Anfragen zu starten, wie überhaupt die Effizienz von diesen Läden ist und wie viel Geld da reingepumpt wird und so weiter. Also ich habe auch Stichwort Testregion BGE, da haben wir das auch mal drin. Also da gibt es wirklich viele Angriffsfelder. Da freue ich mich schon drauf. Apropos, ich nehme an, wenn jetzt das Thema sich bereits um das Thema Sozialpolitik und BGE dreht, Jörg, möchtest du das, was du noch reingeschrieben hast, nochmal separat vorstellen oder ist das egal und impliziert in der Diskussion? Also das eine habe ich ja nicht reingeschickt, das ist der Link, der heute vom Artikel von dem Telekom-Chef, der sich jetzt mittlerweile auch zwar heute und nicht morgen, aber übermorgen für das BGE ausspricht. Das habe ich jetzt nicht reingeschrieben, aber das ist auch. Was ich halt meine, ist, dass wir diesen Punkt stärker in den Fokus setzen müssen und das auch stärker mit uns in Verbindung bringen müssen, dass wir, sag ich mal, eine zweite Säule neben den unseren Kernthemen haben, dass die Leute wissen, BGE und Piraten, das gehört zusammen und wenn sie uns das Vertrauen geben, werden wir Stück für Stück auch die Gesellschaft ändern oder das Gesellschaftssystem ändern, dahingehend, dass es nachher irgendwann fairer für alle wird. Deswegen, also ich halte das für absolut wichtig und die Zeit scheint auch mir recht zu geben oder uns BGE-Befürwortern recht zu geben, dass es jetzt wirklich eine Art Bewusstseinsänderung gibt und dass es eher BGE ist und dass wir da wirklich diesen Zug für uns besetzen müssen. So, ich habe das jetzt mal hier reingepackt, ab Zeile 213, wenn ihr das noch ein bisschen schöner machen wollt, gerne. Ich bin halt froh, wenn du jetzt was reinschreibst. hast mir gerade eine Idee gegeben, Jörg. Ich glaube, ich werde einen Gastartikel schreiben für die Bundeswebseite für die BGE-Themenwoche, weil ich nämlich letztens erst genau dieses Thema in einem ganz anderen Kontext vorgefunden habe, wo es eben um das Thema Seitenwechsel und BGE ging. Ich habe gerade eine gute Idee gehabt aufgrund des, was du gesagt hast. Danke dafür. Herzlich gerne, finde ich super. Ich kann dir das danach mal schicken, was ich meine, aber falls es dich interessiert. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht können wir es auch zweitverwerten hier auf Landesebene. Wie gesagt, also dass unsere Marschrichtung ist klar, wollen diese im Saarland auf jeden Fall diese soziale Komponente stärken. Und ich persönlich sehe da auch absolute Chancen für uns, weil keine andere Partei ist in dem Thema so weit wie wir. Und wie gesagt, die Zeiten ändern sich. Die Schweizer werden nächstes Jahr auch ratifizieren, ob sie das BGE einführen. Die Finnen sind dran, das ist eine andere Geschichte. Die Belgier sind dran und so weiter und so fort. In Deutschland muss man irgendwann über eine Änderung nachdenken. Und wir können das ja auch mit allen anderen Themenbereichen, Datenschutz, 4.0 etc. wunderbar verknüpfen und sagen, warum wir das auch brauchen und das, warum es keine Spinnerei ist und wie wir das finanzieren und so weiter und so fort. Also ich denke, das ist Potenzial, das uns nochmal wieder hochbringen kann. Ja, in diesem Zusammenhang möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass der Spiegel vor ein paar Tagen, vielleicht eine Woche war es her, Spiegel Online als Aufmacher eine recht ausführliche Berichterstattung über BGE sowohl in Finnland als neoliberales Modell als auch in der Schweiz als utopisches, also nicht zu realisierendes Modell dargestellt hat. Nicht zu realisieren, weil die Schweiz es wohl ablehnen werden. Aber der Artikel war ganz gut gewesen, also das Thema lebt. Ja, und da war auch eine Frage, das war, glaube ich, der gleiche Artikel, für den wir jetzt im Kopf haben. Da haben die Leute auch zu, glaube ich, über 47 oder 48% gesagt, wir wollen, finden das gut, nach dem Schweizer Modell. In Finnland wird ja eine Erprobung stattfinden, ich glaube ab nächstem Jahr, mit 10.000 Teilnehmern und bedingungslosen Grundeinkommen. Ja, aber hauptsächlich dazu, um andere Sozialausgaben zu kürzen. Insofern ist es ein Abstieg und kein erstrebenswertes Modell. Mal kurze Verständnisfrage von mir. Ich meine mich zu erinnern, dass im letzten Jahr in der Schweiz das Volksbegehren bezüglich BGE gescheitert sei. Habe ich das komplett falsch im Kopf oder ist das jetzt der zweite Anlauf oder wie hängt das zusammen? Nee, das ist nicht gescheitert. Soviel ich weiß, wird das die haben die Unterschriften zusammengetragen und es ist jetzt so weit, dass es entschieden werden kann und es soll jetzt 2016 auch passieren. Darf ich mal kurz noch eine Nachfrage stellen, weil gerade gesagt wurde, dass das BGE als Ersatz für Sozialleistungen nicht akzeptabel sei. Treten wir als Piraten dafür ein, das BGE obendrauf auf die Sozialleistungen zu legen oder sind wir nicht doch der Meinung, dass das eine eigenständige Einkommensart sein sollte, die dann auch ersetzend ist? Also das Problem in Finnland war, dass es stattdessen auf niedrigem Level statt der Sozialleistungen stattfinden soll. Das konnte ich der Nachricht nicht entnehmen, dass das auf niedrigerem Level ist, sondern die Nachricht lautete lediglich, dass man einen Versuch damit machen will und dass man dann in der Folge vorhat, zu überlegen, ob das nicht eine bessere Alternative sei und mehr Leute dazu brächte, mit bedingungslosem Grundeinkommen auch einer Arbeit nachzugehen, als bei Bezug von Sozialleistungen. Ich suche mal den entsprechenden Spiegelartikel raus. Also da ist es ein Unterschied dahingehend, dass die Lebenserhaltungskosten da extrem hoch sind und dass die Leute davon auch noch, glaube ich, die Krankenversicherung bezahlen und das zieht es natürlich nach unten. Für das deutsche Modell kann ich dazu sagen, dass es schon Sozialleistungen ersetzen soll. Und da muss man halt im Endeffekt sehen, wie hoch das alles sein soll. Aber zum Beispiel jetzt, wie wir auf dem kleinsten Ländern haben wir gesagt, okay, nehmen wir einfach mal als Einstiegswert die Leistung, die das Jobcenter eh zahlen müsste im Optimalfall. Und machen daraus ein BGE und dementsprechend sind die Leistungen, die über das Jobcenter in dieser Höhe gefallen sind, natürlich dann weg. Ist klar. Ob das dann reichen wird oder nicht, ob das man aufstocken muss oder Sondertöpfe geben muss, ist eine andere Geschichte. Aber grundsätzlich soll das schon, dass verschiedene bestehende Leistungen gebündelt und ersetzen. Danke, das beantwortet meine Frage. So, und ich habe jetzt nochmal in den Spiegelartikel reingeguckt, dass hier steht, in Finnland wird die Summe von 800 Euro diskutiert, in Deutschland entspricht das einer Kaufkraft von 664 Euro. Im Gegenzug können alle bisherigen Sozialleistungen wegfallen. Die rechtsliberale Regierung will zwei Ziele erreichen. Erstens soll der Anreiz steigen, gerade schlecht bezahlte Jobs anzunehmen, also der Niedriglohnsektor ausgebaut werden. Zweitens soll die staatliche Sozialverwaltung radikal verschlankt werden. Das macht das Finnische zu einem neoliberalen Modell. Ja, das halte ich für alles genauso glaubwürdig wie den Spiegel immer. Zweifellos, das muss man überprüfen. Da steht ja auch, könnten Sozialleistungen wegfallen, nicht können, wie du gerade vorgelesen hast. Ja, ich aber denke, bei dieser Region über Finnland haben, wäre das nicht abwegig zu vermuten. Ich denke, einen Punkt kann man daraus auf jeden Fall als positiven Aspekt nehmen, nämlich dass Verwaltungsaufwand weg ist. Das können wir, wollen wir hier ja auch sagen. Wir wollen die Sanktionen wegmachen, wir wollen dieses ganze Verwaltungssystem, das ja ungleich teurer ist als die Leistung, die sie auszahlen, ändern. Und da kann man schon sagen, okay, dafür wäre das der richtige Schritt. Aber das kann, also alles andere sehe ich genauso kritisch bei dem. Also das Schweizer Modell ist sinnvoller. Und wir wollen den Wildwuchs auch verschlanken, denn viele Leute wissen gar nicht, welche Leistung sie in Anspruch nehmen können. Ganz, ganz genau. Vor allen Dingen noch Optionskommunen im Spiel sind, die sind ganz radikal. Ich habe da auch so ein paar Fälle, wo ich verfolge. Wirklich übel, was da läuft teilweise. Und deswegen auch die Idee mit diesem Notfallheft oder Erste Hilfe gegen das Jobcenter. Das ist wirklich, also die Leute sind teilweise überfordert. Und wenn man kein Jurist ist, ich bin jetzt Gott sei Dank einer, aber wenn ich mir diese Sachen mal für die Leute mal anschaue, dann denke ich, mein Gott, das wird kein Mensch verstehen, was da teilweise in den Leuten offeriert wird und wie ihre Rechte sind und warum die so sind und warum was falsch ist und so weiter. Und da muss was passieren. Also das, die überfordern die Leute, also wirklich manche Leute. Und das kann halt einfach nicht sein. Weiterer Redebedarf? Ich finde das gerade sehr angenehm zuzuhören. Ja, ich würde nur erwähnen wollen, wenn ich darf, dass allein die Diskussion hier schon zeigt, wie hoch der Informations- und Diskussionsbedarf ist. Wenn ich mir die sehr unterschiedlichen Meinungen gerade anhöre, würde ich jetzt als Nicht-Informierter mich nicht getrauen, an einem Infostand über das BGE zu informieren, was wir denn hier eigentlich wirklich fordern. Insofern würde ich empfehlen, dass wir tatsächlich, wenn wir uns diesem ganzen Thema intensiv widmen wollen sollten, tatsächlich eine gewisse Art von Grundinformationsbasis herstellen, sodass jeder zumindest weiß, was wir denn so wollen und wie denn dieses BGE in Deutschland funktionieren könnte, wenn wir es denn hier fordern. Und das ist, ich will nur davor warnen, dass jeder so sein eigenes BGE vertritt, weil das geht garantiert schief. Also wir sollten dann schon gucken, dass wir hier auch innerparteilich Kampagnen fahren, wie wir es denn gerne hätten. Dann kommen wir eigentlich alle viel weiter. Ja, Bastian, bin ich bei dir. Das Problem hatten wir ja auch schon in den vergangenen Jahren, dass da alle möglichen Leute, alle möglichen BGE-Modelle präferiert und auch erklärt haben. Aber wir haben im Januar ein TDPA, wo der Slot BGE, glaube ich, auch stattfindet und eventuell können wir da schon was rausziehen und vielleicht einen Positionspapiervorschlag erarbeiten. Ich kann das nochmal ergänzen, also die Kollegen von der AG BGB sind ja dabei, diese Flyer und Logbücher zu machen, die sollen ja diesen Standard herstellen. Und den Anspruch, und es ist ja auch geplant, dass es dann Ansprechpartner gibt, wenn man nicht ganz im Thema drin ist, wo man sich dann Hilfe und Rat suchen kann. Also das ist schon angedacht. Also das Problem ist ja bekannt und das ist auch richtig. Und da sollte jetzt was kommen und ich bin sehr gespannt, wie das nachher aussieht. Also die Entwürfe sind vielversprechend und dann hat man schon mal ein Grundwissen. Und wenn dann Leute noch, im Pool zur Verfügung stehen, die dann Rat und Tat zur Seite stehen oder auch mal vor Ort dann referieren können, sind wir auf dem richtigen Weg. Das Grundwissen, das hat man ja im Prinzip, wenn man sich die entsprechenden Abschnitte im Grundsatz und Wahlprogramm 13 durchliest. Was mir dabei nur immer so ein wenig übel aufgestoßen ist, das ist, dass du wohl niemandem auf der Straße klar machen kannst, dass selbst wenn er uns jetzt wählt und wir ins Parlament kommen, im Bundestag, und dann sagen, wir wollen dann erstmal ewig lange eine Enquete-Kommission beraten lassen, dann noch die Gesetzgebung zur Volksabstimmung ändern, um dann letztendlich das ganze Volk darüber abstimmen zu lassen, ob es tatsächlich ein BGE will. Also da hoffe ich doch sehr stark, dass es da eine etwas genauere Darstellung geben wird, wie das Ganze denn auch tatsächlich umgesetzt werden soll. Und zwar dann auch relativ schnell umgesetzt werden soll. Denn der Mensch im Allgemeinen hat nicht das Bedürfnis, so viel Zeit noch verstreichen zu lassen, sondern die, die es betrifft, die betrifft es heute und die wollen jetzt eine Lösung. Da sind sie mehr so die Chirurgen als die Allgemeinmediziner. Da gebe ich dir recht und da haben wir, ich denke, ganz cleveren Ansatz hier gefunden, lokal, und das haben wir auch in unser Wahlprogramm mit aufgenommen. Wir haben einfach gesagt, im ersten Schritt werden wir sofort die Optionskommunen, denen wir was zu sagen haben, werden wir umwidmen. Und dann können wir dann in diesen einzelnen Bereichen, wo die Optionskommunen in Landkreisen sind, schon dort das System einführen und dann weiter ausbauen. Also so könnte man an die Sache rangehen. Zum Glück habt ihr nur 5. Ich habe über 20 in Niedersachsen. Von daher dürfte das schwierig werden bei mir. Also das wird auch hier nicht einfach. Nur das wäre so ein Lösungsansatz, wo man sofort hingehen könnte, weil der Kreistag ja über diese Leistung bestimmt. Natürlich wird es nicht einfach sein, aber wir sagen, wir widmen das um, wir machen ein anderes Modell. Aber das ist so ein als Einstieg, nur als Einstiegstipp. Ansonsten von dir vielleicht nochmal direkte Antwort auch an Bastian. Genau dieses Ding mit dem einheitlichen Wissensstand und dem Arculiner und dem Material, das man an die Hand gibt, genau das wird ja auch jetzt gerade im nächsten Quartal passieren mit der Themenwoche BGE Industrie 4.0. Also wenn das Logbuch für diese Themenwoche auch nur annähernd so gut wird wie das erste Logbuch für die Open-Antrag-Themenwoche, dann haben wir damit ein wunderbares, aktualisiertes und verständliches Handbuch an der Hand, mit dem man genau diesen einheitlichen Wissensstand und diese Erklärbarqualitäten gewährleisten kann. Also ich bin da sehr guter Dinge nach dem, was ich aus der ersten Themenwoche noch im Kopf habe. Richtig. Ich habe noch eine WM. Ja. Danke. Ich wollte mal darauf hinweisen, mir ist aufgefallen, so im letzten halben, dreiviertel Jahr oder so, ist hier jedenfalls subjektiv auf diesem Mumble-Server wesentlich weniger irgendwie gewesen, dass sich Leute in losen Plapperrunden irgendwie stundenlang in irgendwelchen Channels rumdrücken und es ist wesentlich mehr Arbeit gelaufen im Sinne von Sitzungen, im Sinne von AG-Terminen und so weiter und so fort. Und ich wollte dann nochmal anmerken, also wir müssten mal gucken, ob wir das nicht noch ein bisschen unterstützen können. Ja, diesen Trend finde ich nämlich toll. Dann passiert hier nämlich auch was. Und ein Problem ist allerdings, dass wir einen AG-Kalender haben, der nicht funktioniert. Das heißt, wir haben da einen Kalender und die AGs sollen ihre Termine in einem Wiki eintragen, was sie einfach nicht tun und deswegen ist dieser Kalender leer. Und das ist eins der größten Probleme, was jeder mal hat, der anfängt hier in AGs zu arbeiten, ist, dass er nicht einfach einen Kalender hat, wo er gucken kann, was ist wann. Ich kann es jetzt selber auch nicht lösen, weil man müsste wirklich in allen AGs mal vorbeinocken und die in irgendeine Form dazu in Anführungsstrichen nötigen, mal da die Termine einzutragen. Und ich würde mir auch ähnliche, ich sag mal, Struktur- oder arbeitsfördernden Maßnahmen für den Mumble-Server noch wünschen, damit hier dieser Trend weiter anhält und vielleicht auch gestützt wird. Das finde ich einen guten und wichtigen Punkt. Ich nehme das mal als Anregung auf, auch als guten Vorsatz fürs Team Polge fürs nächste Jahr vielleicht. Weil das ja auch, weil wir uns ja hier in der komfortablen Situation eigentlich oder in einer sehr angenehmen Position befinden, um sowas auch zu machen. Ich notiere mir das mal und mache mir mal Gedanken, ob da vielleicht an dieser Stelle was zu machen wäre. Also danke für die Anregung auf jeden Fall. Ja, ich habe natürlich ein Musterpad einfach jeweils zusätzlich zu den einzelnen Themenbeauftragten jeweils nächster Termin dazu schreiben oder so. Dann, wenn sie was eintragen, fangen sie automatisch das Datum mit ein. Das wäre zum Beispiel toll. Ich kann natürlich jetzt bottom-up nur, weil ich ja nun mal Basismitglied bin, kann ich höchstens in alle AGs reingehen und irgendwie mit denen reden und das wäre nichts. Okay, danke. Was vielleicht auch eine Idee wäre, dass wir das Mumble irgendwie, sage ich mal, auf breitere Füße stellen, dass zumindest Leute über die Webseite einfach uns anklicken können und zuhören können. Wie wäre es denn damit? Ob das technisch geht, weiß ich nicht. Dagegen hätte ich jetzt halt rein persönlich gar nichts. Es gibt so komische Mumble-Links, Mumble:// und sowas. Ich weiß nicht, ob man das nutzen kann. Ja, müssten wir mal als Anregung an die Technik von unter uns zu machen, ob das. Ich meine, es geht ja einfach nur darum zu sehen, naja, die tun was, die haben interessante Ideen und so kann sich das ein bisschen weiter, sag ich mal, befruchten. Und je größer die Plattform ist und je leichter man an diese ans Zuhören rangeführt wird, desto einfacher dann für alle, ne? Ja, das ist ja glücklicherweise extrem schwer, hier dann nicht mitzumachen, ja. Also das ist ja eigentlich das ganze Kapital davon. Ja, ich denke mir an die, die jetzt Mumble jetzt nicht drumherum haben und so weiter, die denen das alles zu viel ist oder so. Es gibt ja so viele passive Leute noch bei uns, dass man die irgendwie motiviert, dann auf einfachem Weg zumindest so eine Art Radio oder Podcast uns zu folgen und dann vielleicht den zu bekommen und dann auch dann irgendwie mitzuarbeiten. Also zu der aufgeworfenen Frage darf ich mal kurz was ergänzen. Alle 14 Tage am Freitag trifft sich eine Koordinatorenkonferenz seit 6 Jahren. Also es ist keine neue Einrichtung. Da können auch HGs teilnehmen. Deshalb ist nämlich diese Koordinatorenkonferenz da. Da weisen wir auch drauf hin. Der AG-Kalender ist relativ einfach zu bedienen für jede AG. Es ist eine einfache Vorlage, die man eigentlich an einer beliebigen Wiki-Seite einblenden kann. Wenn da ein Termin halt drin steht, dann erscheint er automatisch in diesem Kalender. Das ist sozusagen das niederschwelligste überhaupt. Der seit und da brauchen wir jetzt keine Kampagne zu fahren, sondern wenn man die AGs erreichen will, am besten über unsere gemeinsame Liste. Da erreicht man eigentlich alle AGs mit. Und wenn die AGs aber selber das nicht tun wollen, dann ist es ihre Entscheidung, die können wir nicht zwingen. Ich würde mir das auch wünschen, dass jede aktive AG ihre Termine auch aktiv online stellt, durch die Verwenden dieser sehr einfachen Vorlage. Dann würden wahrscheinlich die Leute auch die AGs oder deren Termine leichter finden. Aber wie gesagt, wir können sie nicht zwingen. Das ist ihre eigene Entscheidung. Viele AGs nutzen das ja und da läuft das ja einwandfrei. Moment kurz, ich würde an der Stelle kurz, du darfst gleich reden, ansonsten würde ich aber nach deinem Wortbeitrag gerne die Sitzung dann offiziell beenden, denn es ist dann 21 Uhr und ich müsste dann recht schnell los heute, deswegen noch Bam Bam und ich würde dann danach darum bitten, entweder jetzt schon oder spätestens nach seinem Wortbeitrag dann die Aufnahme zu beenden und damit darf sich diese Sitzung dann auch offiziell geschlossen fühlen. Also soweit ich weiß, kam da kein Widerstand aus den AGs, diese Vorlage zu verwenden. Es wurde halt einfach verbaselt, es wurde nicht gemacht, es wurden keine Termine eingetragen. Der AG-Kalender funktioniert theoretisch insofern, wenn die Termine in dem Wiki stehen, dann landen sie auch in dem AG-Kalender. Da stehen aber keine Termine und wir haben einen AG-Kalender mit maximal 2 Einträgen, sag ich jetzt mal, ohne da gerade aktuell mal wieder reingeguckt zu haben. Das braucht man auch nicht. Das Ding ist so dysfunktional, wie es jetzt ist und da muss dann schon was gemacht werden, sonst hat man keine Übersicht, wann man überhaupt wo aufschlagen kann und stellt euch das mal vor, wie das an der Uni wäre, wenn es da nicht irgendeine Liste gäbe, welche Vorlesung wann wo ist. Furchtbar. Danke. Dann, jetzt bin ich doch noch gerade da und deswegen beende ich an dieser Stelle jetzt mal ganz, ganz kurz die Sitzung. Ich bitte darum, die Aufnahme einzustellen und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Ihr dürft natürlich herzlich gerne weitermachen, so wie ihr euch kennt, tut ihr das auch, aber ich muss dann heute, wie gesagt, recht zeitnah los. Deswegen einen schönen Abend und bis bald.